Dort wohnt der Massenmörder Hamann, der die Menschen umgebracht. Hamann hat auch ein Gehilfen, krank ist dieser junge Mann. Dieser lockte mit Wagen alle jungen Mädels an. Warte, warte nur ein Weilchen, bald kommt Hamann auch zu dir. Mit den kleinen Nackeweilchen macht er Hackefleisch aus. Aus den Lärmen macht der Würste und den Rest den schmeißt der.